Klaus Jepsen, Andreas Tieck, Hilde Dölker, Gerd Duvne, Dorothea Hanke, Ortwin Speer, Will Hollers. Ton und Schnitt Georg Fett und Manfred Rabbe. Regieassistenz Ingrid Tribowski. Regie Rainer Klute.